Sommer. An meine Fenster klebt ein Blut und ich fühle mich gleich nochmal so gut. Die Diele ist vom Blut ganz rot. Dann scheint der Lampe, kann ich deinen süßen kleinen Schrumpfkopf als Brief für schwerer Grinsen sehen. Nein, ganz keine Mama. Auf meiner prall mit deinen Haaren gefüllten Matratze. Sarah, du hast dich immer aufgeregt, dass wir Deutschen so dreckig waren. Jetzt waschen wir uns täglich, denn jetzt ist ja genug Seife da, wie schade. Das war doch hier.